Hier ist Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, ich bin Danny Hoppe und das sind unsere Themen. BKA rechnet mit mehr fremdenfeindlicher Gewalt. WikiLeaks veröffentlicht Mails von CIA-Chef Brennan. Und das Wetter, viele Wolken bis 14 Grad. Es ist 8 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Das Bundeskriminalamt rechnet mit weiteren Gewalttaten gegen Flüchtlinge und Politiker. Auch die Betreiber von Unterkünften könnten zur Zielscheibe von fremdenfeindlichen Tätern werden. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung und sie zitiert aus einer vertraulichen Lagebewertung des BKA. Werner Baumann hat die wichtigsten Infos. Diese Lagebewertung der Sicherheitsexperten ist nur wenige Tage vor dem Attentat auf Henriette Reker in Köln erstellt worden. Insofern erscheint die Analyse und die daraus resultierende Warnung des BKA als berechtigt. Außerdem wird von neuen Formen des gewaltsamen Protestes gewarnt. So könnten zum Beispiel Bahnstrecken und Autobahnen blockiert werden, um die Ankunft von neuen Flüchtlingen zu verhindern. Aus NRW-Sicht übrigens besonders auffällig ist, Nordrhein-Westfalen ist demnach mit über 120 registrierten Angriffen auf Asylunterkünfte deutschlandweit Spitze, zumindest in den ersten drei Quartalen des Jahres, gefolgt von Sachsen. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hat wieder brisante Dokumente veröffentlicht, private E-Mails von CIA-Chef Brennan. Darin geht es unter anderem um verbotene Verhörmethoden wie Stromstöße und Waterboarding. Tina Eck berichtet aus den USA. Vor ein paar Tagen hatte ein anonymer junger Hacker offengelegt, dass private E-Mail konnte des CIA-Chefs Brennan gehackt und vertrauliche Dokumente gefunden zu haben. WikiLeaks kann nicht beweisen, dass die nun veröffentlichten Informationen alle echt sind, aber die CIA versicherte sogleich, nichts davon sei wirklich hochgeheim gewesen. Im Fragebogen zu Brennans Background waren viele private Informationen enthalten. Explosiver aber ist der Brief eines Senators, der empfahl, bestimmte brutale Verhörmethoden geheim zu halten, und in anderen Dokumenten geht es um die geostrategische Bedeutung des Iran. In Syrien sollen russische Kampfjets ein Krankenhaus bombardiert haben. Dabei seien 13 Menschen getötet worden, darunter zwei Klinikmitarbeiter. Das meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Der Luftangriff habe sich im Ort Samin ereignet. Das Krankenhaus wird von einer syrisch-amerikanischen Gesundheitsorganisation geführt. Sie selbst hat auf ihrer Facebook-Seite den Angriff bestätigt. Genaue Angaben zur Herkunft der Kampfflugzeuge machte sie aber nicht. Russland fliegt seit Ende September Luftangriffe in Syrien. Der Westen wirft Moskau vor, so dass Assad-Regime zu stützen. Borussia Mönchengladbach hat seinen ersten Punkt in der Champions League geholt. Beim italienischen Meister Juventus Turin erkämpfte sich das Team ein 0:0. Damit ist zumindest der dritte Platz in dieser schweren Gruppe noch machbar. Torwart Jan Sommer war bei Sky mit dem Auftritt zufrieden. Eine gute Mannschaftsleistung, defensiv, sehr kompakt gestanden, gefightet, eng beieinander gewesen und groß und ganzen, wenn man in Turin einen Punkt holt, gutes Ergebnis. Der VfL Wolfsburg schlug Eindhoven mit 2:0 durch Tore von Dost und Kruse. Dadurch sind die Wolfsburger Gruppenerster und auf Achtelfinalkurs. Private Gebrauchtwagenverkäufer gehen davon aus, dass bei fast jedem dritten Auto der Tacho zurückgedreht wurde, um es teurer zu verkaufen. Das geht aus einer Studie hervor, die der TÜV Rheinland am Vormittag in Köln vorstellen wird. Der ADAC warnt, dass Tachobetrüger pro Jahr Milliardenschäden verursachen und die Verkehrssicherheit gefährden. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Antenne Düsseldorf, der Wetterservice. Es ist nicht so doll heute, oft bewölkt und etwas Regen zwischendurch bis zum Abend. Dann bleibt es trocken, dann ist es allerdings auch wieder dunkel. 14 Grad dazu, morgen am Freitag. Besser, wieder milde 14 Grad und die Sonne kommt raus. Trocken bleibt's auch. Die aktuelle Temperatur am Rheinturm 11 Grad und auf der Rennbahn, da messen wir 10. Jetzt kommt der Verkehrsservice für unsere Stadt. Sie stehen auf der Danziger Straße stadteinwärts zwischen Kalkum und Stockum. 4 Kilometer stockender Verkehr. Dann stehen Sie auf der Heinrich-Erhardt-Straße stadteinwärts zwischen Grashof und Ulmenstraße, nur Stop and Go. Auf der Bergischen Landstraße ist Quälerei wieder von Ludenberg bis runter nach Gerresheim. Kostet Sie eine Viertelstunde. Das Gleiche erwartet Sie, wenn Sie über Torfbruchstraße und Pöhlenweg Richtung Innenstadt wollen. Dann stehen Sie auch wieder auf der Kettwiger Straße Richtung Oberbilk vor der Baustelle. In Goldsheim dauert es länger. Auf der Zizilienallee zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Rhein-Ufer-Tunnel wirft sie etwa 10 Minuten nach hinten. In Oberbilk auf der Siegburger Straße und der Oberbilker Allee dauert es etwa eine Viertelstunde von der alten Philippshalle bis zur Kruppstraße. Und dann haben wir noch 1 Kilometer stockenden Verkehr stadteinwärts auf der Witzelstraße vor dem Hennekamp. Auf der Münchner Straße zwischen Hassels und Reisholz Baustelle 1 Kilometer stockend und später zwischen Uni und Südring 2 Kilometer. A3 Richtung Köln zwischen Kreuzratingen Ost und Kreuzhilden 7 Kilometer stockend und weiter zwischen Leverkusen Opladen und Köln Delbrück stehen Sie nach einem Unfall im Stau, da dauert es eine halbe Stunde länger. Auf der A3 Frankfurt Richtung Oberhausen zwischen Rösrath und Kreuz Leverkusen 14 Kilometer Stau, rechnen Sie da knapp eine Stunde mehr. Im weiteren Verlauf noch ein Unfall, deshalb zwischen Kreuzhilden und Ratingen Ost Stau und Sie verlieren eine halbe Stunde, weil der linke Fahrstreifen dicht ist. Auf der A46 Wuppertal-Düsseldorf hat es auch gekracht. Zwischen Wuppertal-Farresbeck und Erkrath. Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. Sie verlieren 40 Minuten. Später zwischen Bilk und Dreieck Neuss-Süd noch 4 Kilometer stockend. A46 Heinsberg-Düsseldorf zwischen Grevenbruch und Neuss-Holzheim 5 Kilometer. Die 46 nach Wuppertal zwischen Hahn-West und Wuppertal-Kronenberg 8 Kilometer. A52 Essen-Düsseldorf zwischen Essen-Rüttenscheid und Parkplatz Tiefenbruch 11 Kilometer. Die A52 Mönchengladbach-Düsseldorf zwischen Schiefbahn und Kreuzkast 5 Kilometer. A57 Richtung Köln zwischen Kreuzmörs und Raststätte Geismühle 9 Kilometer Stau. Weiter zwischen Holzbüttgen und Neuss-Reuschenberg 3 Kilometer und zwischen Dormagen und Köln-Korweiler noch 7 Kilometer stockend. Die 57 Köln-Krefeld zwischen Parkplatz Weiler und Dormagen 5 Kilometer und zwischen Kreuzneuss-West und Holzbüttgen 4 Kilometer. Antenne Düsseldorf am Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Tanja Marschall. Hallo, Arne Klü hier. In ein paar Minuten haben wir für Sie diese gemütliche Herbstnummer von Calvin Jones. And how can I cool you home? Passt super zum Wetter, oder? Jetzt aber erstmal was für meinen DJ-Kollegen hier. Arne, ja, ne? Ich freue mich. Na, Fade Out Lines. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. The shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. Antenne Düsseldorf, der beste Mix für unsere Stadt. You got those eyes staring to my soul. You get that smile when I'm giving you my all. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know, in my mind I call you home. In my mind I call you home. The only thing ever new is that I'll never know. I've had my time in the sun and now I gotta go. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know, in my mind I you'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know, in my mind I call you home. And how can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just Schönen guten Morgen, Antenne Düsseldorf ist hier um 8:12. Bei dem Wetter zelten? Nee. Ja, wer will das schon? Da kannst du aber suchen. Naja, vielen Flüchtlingen in unserer Stadt bleibt im Moment nichts anderes übrig. Ne? Ja gut, immer noch besser als in Todesangst irgendwo mitten im Krieg zu leben. Ja, aber so langsam geht's dann auch nicht mehr. Ja? Der Winter steht vor der Tür. Die Stadt hat ja auch schon gesagt, kein Flüchtling wird im Zelt überwintern müssen. Ende des Monats sollen sie umziehen in winterfeste Unterkünfte, Containerdörfer oder so Traglufthallen. Das sind diese Dinger, ja, die ein bisschen so aussehen wie ein Zeppelin. Ne? Auf lange Sicht ist das aber eher auch keine Lösung, sondern es müssen Wohnungen her. Das meint auch der Düsseldorfer CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Jatzombek. Wir sehen, das ist schon eine große Herausforderung, dass Sportplätze und Turnhallen belegt werden. Das darf auch kein Dauerzustand sein. Das ist jetzt unumgänglich im Augenblick, aber da muss man schnell wieder raus. Leicht gesagt, aber da stellt sich natürlich schon die Frage, wo sollen die Wohnungen herkommen? Ja, also knapp waren günstige Wohnungen auch schon, bevor das Flüchtlingsthema so groß wurde. Ja, auf jeden Fall bräuchten wir mehr Geld. Da wird es dann aber auch schon schwieriger, wenn es darum geht. Wie sieht es der Düsseldorfer SPD-Mann im Bundestag, Andreas Rimkus? Wichtig ist, dass wir jetzt auf jeden Fall mal die erste Not lindern. Die Städte sind am Anschlag. Düsseldorf kann verhältnismäßig viel, aber viele Städte im Ruhrgebiet beispielsweise können das in der Form nicht. Es ist aber auch die Tatsache, dass wir den Wohnungsbau angereizt haben. Wir haben jetzt Milliarden freigegeben für den sozialen Wohnungsbau. Ja, freigegeben heißt aber noch lange nicht gebaut. Nee. Wir beobachten das für Sie, wie das weitergeht. Antenne Düsseldorf, wir sind Arne Klü und Tanja Marschall. How do you think I'm gonna get along without you and your girl? Morgen. Unser Oberbürgermeister, der hat Visionen, Zukunftsvisionen. OB Thomas Geisel stellt sich eine Hochbahn für Düsseldorf vor, die im Osten fahren soll. Und zwar über den Gallberg. Da entsteht ja ein neues Wohngebiet bei der Kaserne und dort sollen mal 3000 Menschen leben können. Ja, aber jetzt weiß man schon, wenn man über die Bergische Landstraße runterfährt nach Gerresheim, da steht man eh im Stau und noch mehr Autos wären noch mehr Stau. Also mein Geisel würden eine Straßenbahn oder mehr Busse an der Stelle auch gar nichts bringen. Gut, den Gedanken verstehe ich, ja, aber eine Hochbahn zu bauen, ja, das kostet natürlich auch jede Menge Kohle und muss sich lohnen. Du kennst dich ja aus deinem Rathaus, da glauben auch einige Politiker, dass sich so ein Projekt nicht rechnet, oder? Das sieht genauso aus. Wir haben mit einigen gesprochen, zum Beispiel Andreas Hartling von der CDU, der hat sich ganz klar distanziert von Geisels Idee und ja, der hat sich fast schon drüber lustig gemacht. Er meinte, das sei Irrsinn, fast ein Aprilscherz. Was sagten die SPD dazu? Wir haben da mit Martin Volkenrath gesprochen, der ist grundsätzlich erstmal offen für die Pläne, ist ja auch Geisels Parteifreund. Er sieht aber ein Problem, das Umsteigen. Das müsste man nämlich, wenn die Bahn nicht weiter in die Innenstadt fahren würde. Und deswegen sagt er, so wie die Idee bisher ist, würde sich das dann auch nicht rechnen. Und Sie haben da auch eine Meinung zu. Auf unserer Facebook-Seite schreibt Michael zum Beispiel, der OB, wie will er das denn bezahlen? Soll lieber erstmal die Anbindung an die Theodorstraße fertigstellen und dann reden wir weiter. Und hier. Alles, was von der Autobahn kommt, steigt dann hier in die Bahn um. Es wäre schon eine Attraktion, auf alle Fälle. Und es wäre eine Alternative, eine super Alternative. Das ist natürlich ein Riesenklotz, was die Natur so ein bisschen verschandelt dann. Ich finde es eher unnötig. Die Idee an und für sich ist schon sehr, sehr toll. Eine Buslinie mehr wäre kein Problem. Da brauchen wir sowas teure Sachen gar nicht zu machen. Diana schreibt hier auch noch bei Facebook, ist ja super. Ich ziehe von Düsseldorf nach Wuppertal. Nee, von Wuppertal nach Düsseldorf und die Schwebebahn kommt mit. Ja, ist doch super. Gucken wir mal, was draus wird. Antenne Düsseldorf um 8.19 Uhr jetzt. Jetzt das Beste von heute. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Unknown and known. Beim Sender der Stadtantenne Düsseldorf, 8.21 Uhr. Wir gucken raus, es ist nicht wirklich der Brüller heute. Viele Wolken und es gibt auch immer wieder Regen im Tagesverlauf, mal mehr, mal weniger. 14 Grad dazu, am Abend dann trocken. Morgen wird's freundlicher, 14 Grad wieder, Sonne und Wolken und trocken bleibt's dann auch. Antenne Düsseldorf. Sie haben Probleme mit Ihrer Mietwohnung? Unstimmigkeiten bei der Nebenkostenabrechnung? Ärger wegen Wohnungsmängeln? Oder wegen ungerechtfertigten Mieterhöhungen? Mieterverein Düsseldorf, Ihr starker Partner in Fragen des Mietrechts. Auf der Oststraße 47. Wir beraten, wir helfen. Werden Sie Mitglied, wie auch 33.000 andere Haushalte in Düsseldorf und Umgebung. www.mieterverein-düsseldorf.de. Ihr Wagen trägt Sie in die Weite und die Sonne brennt. An einem Horizont, der kein Ende kennt. Spüren den Wind in den Haaren und lehnen sich entspannt zurück in einem Moment voll Glück. Und während Sie einen Gang höher schalten, wünschen Sie sich, möge dieses Gefühl für Jahre halten. Entspannter fahren mit den Gebrauchtwagen von Audi. Dank der Audi Gebrauchtwagen Plus Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr. Jetzt zu besonders attraktiven Konditionen. Noch bis zum 31. Oktober bei den Audi Gebrauchtwagenwochen. Bei Ihrem teilnehmenden Audi-Partner. Warum es am Rhein so schön ist? Na, wegen Düsseldorf. In der Altstadt ist immer was los. Erst ein kühles. Und dann bis spät in die Nacht. Im Sommer auf die größte. Am Rhein. Und im Winter auf dem Weihnachtsmarkt frisch. Reibekuchen futtern. Und das ganze Jahr natürlich ins Stadion. Ich hör's schon. Fortuna! Mitten im Leben. Stadtwerke Düsseldorf. Strom, Gas und Wasser für unsere Stadt. Oh, Herr Dracula, willkommen bei Deitas. Neue Zähne, neuer Umhang? Nein, danke. Ich bin nur wegen Blut hier. Deitas, wir kriegen auch dich. Alles für Halloween, ganz in deiner Nähe oder auf deitas.de. Alles hat zwei Seiten. Münzen, Menschen. Nein, der neue Mittelklasse-Kombi Subaru LeVorg hat sogar drei für Beruf, Sport und Familie. Kassieren Sie bis zum 30.11. 2.000 Euro Einführungsprämie oder profitieren Sie von attraktiven Leasingkonditionen bei Ihrem teilnehmenden Subaru-Partner. Infos auf subaru.de. Subaru, weltgrößter Allrad-Pkw-Hersteller. Der Zauberer von Oz, das Kultmusical für die ganze Familie. Mitreißende Tanzszenen zu einem Oscar-prämierten und weltberühmten Soundtrack. Der Zauberer von Oz, die New Yorker Originalversion in deutscher Sprache. Nur vom 23. bis 25. Oktober im Kapitoltheater Düsseldorf. Karten bei ticketmaster.de. Schatz, kannst du mir eine Flasche Wein aus dem Keller holen? Max, Mama sagt, du sollst eine Flasche Wein aus dem Keller holen. Maike, du sollst eine Flasche Wein aus dem Keller holen. Oh, nee! Für alle, die ungern in den Keller gehen, der professionelle Räderservice von Volkswagen. Wir kümmern uns nicht nur um die fachmännische Montage Ihrer Räder, sondern lagern Sie auf Wunsch auch trocken und kühl ein, damit auch in der nächsten Saison alles rund läuft. Volkswagen. Das Auto. Neuss im Rauschzustand. Denn bei Knuffmann ist jetzt bis Samstag Tauschrausch. Da wird aus alt neu. Und es gibt garantiert bis zu 500 Euro Tauschprämie für Ihre alten Polstermöbel beim Neukauf ab 999 Euro. Und zusätzlich bis zu 35% Sonderrabatt und 5 Jahre lang zinsfrei finanzieren. Aus Freude am Sparen. Knuffmann. In Neuss. Hier ist kein Wein mehr. Übrigens, bei jedem Reifen- und Räderkauf gibt es bei Volkswagen 36 Monate Garantie. Egal ob Winterreifen oder Winterkompletträder. Mit unserer zusätzlichen Garantie sind Sie selbst gegen unerwartete Reifenschäden bestens geschützt. Volkswagen. Das Auto. Herzlich willkommen. Darf ich zuerst fragen, warum Sie sich für unser Rhein-Taxi-Dienstleistungstraining entschieden haben? Sie zuerst? Also ich fahre gern Auto und gehe noch viel lieber mit Menschen um. Gute Wahl. Und Sie? Naja, für mich machen es die Abwechslung und der krisensichere Arbeitsplatz. Und Ihre Meinung? Starten Sie jetzt durch als Chauffeur oder Chauffeurin bei Rhein-Taxi. Infos im Internet unter rhein-taxi.de. Rhein-Taxi, auf die nette Tour. Folgen Sie dem Ruf des Abenteuers. Bei den Jeep Adventure Days erwarten Sie bis 31. Oktober attraktive Angebote. Zum Beispiel der Kompakt-SUV Jeep Renegade Adventure Edition mit bis zu 4.680 Euro Kundenvorteil. Details bei Ihrem teilnehmenden Jeep-Partner. Autohaus Ulmen GmbH und Co. KG in Düsseldorf-Benrath. Der neue Morgen bei Antenne Düsseldorf mit Tanja Marschall und Arne Klüng. It's a beautiful night. Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen, ich bin Philipp Klees und habe diese Themen um 8:30 dabei. WikiLeaks stellt neue CIA-Dokumente ins Netz. Es wird neue Workshops für die Shadowstraße geben. Und das Wetter, viele Wolken, oft nass mit 13 Grad, aber mild. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hat private E-Mails von CIA-Chef Brennan veröffentlicht. Daran geht es unter anderem um Empfehlungen der CIA zum Umgang mit dem Iran und um verbotene Verhörmethoden wie Stromstöße und Waterboarding. WikiLeaks hatte die neuen Infos schon gestern via Twitter angekündigt. Die CIA spricht von einer Straftat und meint das Anzapfen der E-Mails der Familie Brennan. Rechte Gewalt gegen Flüchtlinge, Helfer und Politiker könnte in Deutschland weiter zunehmen. Die Süddeutsche Zeitung zitiert aus einem vertraulichen Lagebericht des Bundeskriminalamtes. Hier heißt es, es müsse mit weiteren Angriffen gerechnet werden. Der geheime Bericht ist nur wenige Tage vor dem Anschlag auf die gewählte Kölner Oberbürgermeisterin Reker entstanden. Für die Umgestaltung der Shadowstraße zu einer Fußgängerzone soll es weitere Workshops geben. Das hat die Ampelkoalition am Abend im Planungsausschuss beschlossen. Drei Teams mit Stadtplanern, Architekten und Lichtkünstlern sollen Anfang 2016 neue Entwürfe vorlegen. Die bisherigen Ideen sollen darin einfließen. Weitere Infos von Dennis Dieske für Antenne Düsseldorf. In den vergangenen Monaten haben sich Künstler schon Gedanken gemacht. Außerdem gibt es 600 Postkarten mit Stichworten von Bürgern. Die Entwürfe der drei Fachteams sollen darauf aufbauen. Anschließend sollen die drei Vorschläge erneut öffentlich diskutiert werden. Bis zum Sommer will sich die Politik schließlich für einen entscheiden. Die CDU ist gegen dieses Verfahren. Es geht ihr nicht schnell genug. Sie will außerdem mehr Ideen und fordert einen offenen Wettbewerb. In der Ratssitzung wird über diesen Antrag diskutiert. Eine Mehrheit wird er nicht finden. Selbst in seiner eigenen Partei ist die Begeisterung für neue Pläne von OB Geisel zum Nahverkehr nicht ganz so groß. Der OB hatte eine Hochbahn ins Spiel gebracht. Sie soll Gerresheim mit Ludenberg und Hubbelrad verbinden. Diese Bahn könnte die Menschen staufrei über den Gallberg bringen. Martin Volkenrath von der SPD ist grundsätzlich offen für die Pläne. Er sagt aber auch, es gäbe mit Sicherheit bessere Lösungen. Deutlicher wird CDU-Ratsherr Andreas Hartnick. Er hat die Pläne bei Antenne Düsseldorf als irrsinnig abgekanzelt. Bei der Jahreshauptversammlung der Fortuna haben gut 1500 Vereinsmitglieder mit und über den Verein diskutiert. Die Diskussion verlief am Abend in ruhigen Bahnen. Allerdings wird es Änderungen im Aufsichtsrat geben. Der Vorsitzende Marcel Kronenberg hat seinen Rücktritt im kommenden Monat angekündigt. Er möchte das Amt aus persönlichen Gründen abgeben, bleibt aber als normales Mitglied dem Aufsichtsrat erhalten. Trainer Frank Kramer wurde trotz der sportlich prekären Lage mit Platz 16 in der Liga das Vertrauen ausgesprochen. Außerdem wurde der komplette Vorstand entlastet. Das waren die Nachrichten. Viele weitere Meldungen lesen Sie auf antennedüsseldorf.de. Tanja Marschall kümmert sich jetzt für Sie um den Wetterservice. Als ich heute früh aus dem Haus gegangen bin, da hat es genieselt. Zu wenig irgendwie für einen Schirm und dann irgendwie... Doch nicht. Also, bleh, ne? Einfach bäh. So, immer wieder Regen heute. Es kann mal mehr runterkommen, mal weniger. Die Temperatur heute dafür um milde 14 Grad. Zum Abend hin kann es dann trocken bleiben. Morgen wird es insgesamt etwas besser, freundlicher, mit ein bisschen Sonne und wieder milde 14 Grad. Im Moment sind am Einkaufszentrum in Hellerhof 11 Grad und am Seestern, da messen wir 10. Jetzt der Verkehrsservice für unsere Stadt mit Arne Klü. Sie stehen überall im Stau. Das wäre kürzer und würde es auch treffen. Wir machen es aber etwas präziser. Wenn Sie vom Hertha-Dreieck kommen, stehen Sie vom Rhein-Allee-Tunnel bis zur Rhein-Kniebrücke. 1 Kilometer Stau. Dann auf der Votier- und der Heinrichstraße Richtung Mörsenbrocher Ei. 1 Kilometer stockend. Auf der Heinrich-Erhardt-Straße stadteinwärts zwischen Mörsenbrocher Ei und Ulmenstraße 1 Kilometer Stau. Auf der Danziger Straße stadteinwärts zwischen Kalkum und Nordfriedhof 4 Kilometer stockend. Dauert eine Viertelstunde länger. Auf der Bergischen Landstraße stadteinwärts das gleiche. In etwa zwischen Knittkuhler und Gräulinger Straße 2 Kilometer stockend. Dann stehen Sie auf der Dorotheen- und der Kettwiger Straße Richtung Oberbilk wegen der Baustelle 1 Kilometer stockend. Auf der Kölner Landstraße und der Kölner Straße stadteinwärts ebenfalls. Auf der Frankfurter und der Münchner Straße zwischen Urdenbach und Reisholz stadteinwärts 2 Kilometer stockend. Da ist eine Baustelle und weiter zwischen Bilk und Südring nochmal 1 Kilometer. Dann auf dem Südring und der Völklinger Straße stadteinwärts ebenfalls Stau und auf der A3 Richtung Köln zwischen Kreuzratingen Ost und Parkplatz Stindertal 4 Kilometer stockend. Danach stehen sie zwischen Leverkusen-Opladen und Köln-Delbrück. Da hat es einen Unfall gegeben mit mehreren Fahrzeugen. Es ist nur ein Fahrstreifen frei und sie verlieren etwa eine Stunde. In der Gegenrichtung sieht es auch nicht viel besser aus. A3 Richtung Oberhausen zwischen Rösrath und Kreuz Leverkusen. 14 Kilometer Stau. Auch hier verlieren sie 50 Minuten. Und weiter zwischen Raststätte Ohligser-Heide und Kreuz Ratingen-Ost nochmal 7 Kilometer Stau. Da brauchen sie nochmal eine halbe Stunde länger. Auf der 46 Wuppertal-Düsseldorf zwischen Sonnborner Kreuz und Ella hat es auch einen Unfall gegeben mit mehreren Fahrzeugen. Der linke Fahrstreifen ist dicht. Sie verlieren eine Dreiviertelstunde. Weiter Richtung Heinsberg zwischen Bilk und Neuss-Üdesheim 2 Kilometer stockend. Die 46 Heinsberg-Düsseldorf zwischen Grevenbruch und Fleerbrücke immer wieder Stau, insgesamt 6 Kilometer. Die 46 nach Wuppertal zwischen Hahn-West und Wuppertal-Kronenberg 8 Kilometer. A52 Mönchengladbach-Düsseldorf zwischen Schiefbahn und Kreuzkarst 5 Kilometer. A52 Essen-Düsseldorf zwischen Essen-Süd und Dreieck-Breitscheid 13 Kilometer Stop-and-Go, dauert etwa eine halbe Stunde länger. Die 52 Richtung Essen zwischen Tiefenbruch und Parkplatz Auberg 6 Kilometer. A57 Richtung Köln zwischen Kreuzmörs und Krefeld-Oppum 8 Kilometer, zwischen Büttgen und Neushafen 3 Kilometer und zwischen Dormagen und Köln-Korweiler 7 Kilometer. Und die A57 Köln-Krefeld zwischen Köln-Korweiler und Raststätte-Nievenheim 10 Kilometer stockend und weiter zwischen Kreuz-Neuss-West und Holzbüttgen 4 Kilometer Stau. Antenne Düsseldorf am Morgen. Ich finde das sehr nett von den Leuten, die die Spiele in der Europa League ansetzen. Ja, sehr frühdienstfreundlich heute. Dortmund um 5. Ja, das ist cool. Da können wir es wie in England machen, direkt nach der Arbeit in die Kneipe. Oder wird sich deine Frau aber freuen hier. Ja, Europa League Vorschau in dieser halben Stunde bei Antenne Düsseldorf mit Tanja Marschall. Und Arne Klühl. Guten Morgen, Düsseldorf. When the beat drops out and the people gone, you still be there for me, child. When the lights go out and the morning come, you still be there for me, child. When the beat drops out, life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. The song will write to you, you don't write it. I didn't mean to fall in love, it was rhythm that created us. I was running, we collided, baseline. I found a new way to live. I see an alternative. Now we started, we can't stop it. I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline. When the beat drops out. When the beat drops out. Donnerstagmorgen, Antenne Düsseldorf. Ich war am Wochenende bei Freunden eingeladen. Da gab es Kürbissuppe und Reh mit Rotkohl und Klößen, wie sich das gehört. Sehr lecker. Ja, es ist jetzt Zeit für wilde Zeiten. Und die gibt's heute Abend im Restaurant Reinhardts am Gut Moschenhof. Ab 6:30 werden da 3 Gänge aufgetischt. Sowas wie Wildgulasch, Fasanenbrust oder Rehkeule. Und dazu gibt's Live-Jazz. Lecker. Und dann haben wir noch mal was Lustiges für Sie. Sabine Wiegand. besser bekannt als Dat Rosi. Was habe ich mich gefreut, dass die Blagen endlich durchschlafen. Was ist? Jetzt muss mein Mann immer nachts raus. Ja, der Gerhard kennt das Problem. Ne? Komm, für dich ist das wahrscheinlich gar kein Problem, aber für deine Frau. Ne? Bist du die Frau? Nimm deiner Granu Fink? Ne. Meiner auch nicht. Steht er lieber fünfmal in der Nacht auf. Ich sag Manfred, wenn es dir nicht nach jedem Klogang Bier einschütten würdest, müsstest du auch nicht so oft pinkeln. Heute um 20 Uhr im Kurhaus im Volksgarten Sabine Wiegand. Und wir verschenken 2x2 Freikarten an Sie. Einfach jetzt anrufen, Antenne Düsseldorf 930 1010. Ja, und die ersten zwei gehen dann hin mit Begleitung, klar. 930 1010, viel Glück. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. Something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. Waiting for love to come ist ja noch früh bei Antenne Düsseldorf. Für Anne Klü und mich ist aber gefühlt schon Mittag. Wir sitzen ja schon ein bisschen länger hier heute. Und wenn wir dann später eingekuschelt im Bett liegen und von besseren Zeiten für die Fortuna träumen, dann kommt er hier. Antenne Düsseldorf am Nachmittag mit Dennis Grollmann. Ho, ho, ho, es weihnachtet. Noch nicht so sehr, aber in genau 2 Monaten ist fast Weihnachten. Allerdings, wenn Sie an der Köhe vorbeikommen, dann sehen Sie, die ersten Weihnachtslämpchen sind schon zu sehen und es kommt noch einiges hinzu in den nächsten Wochen. Für mich muss ein Weihnachtsmarkt Handwerk auch haben und der Duft von Glühwein. Düsseldorf bereitet sich so langsam auf die Weihnachtszeit vor. Das ist ein Thema heute Nachmittag ab 14 Uhr bei mir. Antenne Düsseldorf am Nachmittag. Folgen Sie dem Ruf des Abenteuers. Bei den Jeep Adventure Days erwarten Sie bis 31. Oktober attraktive Angebote. Zum Beispiel der Kompakt-SUV Jeep Renegade Adventure Edition mit bis zu 4.680 Euro Kundenvorteil. Details bei Ihrem teilnehmenden Jeep-Partner. FCA Motor Village Düsseldorf in der Erkrather Straße und Theodorstraße. Hallo, Entschuldigung, Center TV Düsseldorf. Eine Frage, was ist für Sie Heimat? Also für mich ist Heimat die schönste Stadt am Rhein. Na klar, wissen, was in meiner Stadt los ist. Mit der Fortuna mitzufiebern. Heimat ist einfach Düsseldorf. Heimat ist Center TV, der TV-Sender mit dem Düsseldorfer Lebensgefühl. Mit Nachrichten und Reportagen zu Themen, die die Region bewegen. Im Kabel und als HD-Livestream für alle Geräte. www.centertv.de. Ja, wer ist denn da? Guten Tag, hier ist die Mehrwertsteuer. Ich... Nee, tut mir leid, die kommt bei uns nicht ins Haus. Nur noch diese Woche. Erfüllen Sie sich Ihre Möbel- und Küchenwünsche jetzt ganz einfach ohne Mehrwertsteuer. Mehr dazu unter aktion.höfner.de. Ihr Möbel Höfner in Neuss. Jende was Neuss. Die Moll-Gruppe präsentiert die Auto-News der Woche. 4 Jahreszeiten, ein Reifen. Michelin Cross Climate, der erste Michelin-Sommerreifen mit Winterkennzeichnung. Passend für Audi A3, VW Golf und viele andere. Inklusive 3 Jahren Garantie und fachgerechter Montage. Bei uns zum absoluten Hammerpreis. 4 Stück für 399 Euro. Die Moll-Gruppe in Düsseldorf. Auto Performance. Mehr unter moll.de. Antenne Düsseldorf. Für unsere Stadt. Schönste Stadt am Rhein. Was sagt die Uhr? Gleich 8:50 hier bei Antenne Düsseldorf. Das heißt, Tanja, wir müssen noch fast 9 Stunden warten. Ist kein Ding, überbrücke ich mit Mittagsschlaf. Heute um 17 Uhr muss Borussia Dortmund in der Europa League am Kaspischen Meer ran. In Baku geht's gegen den FK Kebele. Nicht mitgeflogen ist Dortmunds Arminia Mkhitaryan, weil der einen heißen Empfang in Aserbaidschan vermutet hat. Matthias Schärf für Antenne Düsseldorf. Wo liegt das Problem? Naja, Aserbaidschan und Armenien streiten sich seit Jahren um die Grenzregion Bergkarabach. Und da sich Mkhitaryan als armenischer Volksheld mal für seine Landsleute in dieser Grenzregion ausgesprochen hat, ist er in Aserbaidschan alles andere als ein Sympathieträger. Und dem möglichen Unmut wollte man Mkhitaryan nicht aussetzen, sagt Borussenboss Hans-Joachim Watzke. Es ist einfach eine Konfliktsituation der beiden Länder. Das gibt es eben schon mal. Und wenn es jetzt, sagen wir mal, ins Halbfinale gewesen wäre, hätte es vielleicht auch eine andere Entscheidung. Entscheidung ergeben. Also der BVB hofft, dass man auch ohne den Mittelfeldspieler in Baku bestehen kann. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein, zumal der BVB auch noch als Gruppenerster nach Aserbaidschan geflogen ist. Ne? Stimmt, und Kebele hat aus den ersten beiden Spielen auch erst einen mageren Punkt geholt. Aber die Aserbaidschaner gelten zumindest als sehr defensiv stark. Sie haben international in Baku seit über 450 Minuten kein Gegentor mehr zugelassen. Trotzdem wolle man sie knacken, sagt BVB-Torhüter Roman Weidenfeller. Ja, wir möchten diese Partie gewinnen und möchten natürlich auch nach dem Spieltag noch Gruppenerster sein. Und das ist unser Ziel. Ja, und deswegen wird sich der BVB in Baku wohl richtig anstrengen müssen. Wie sieht es eigentlich aus, Tanja? Hat der BVB außer Mickey noch weitere Stars zu Hause gelassen? Die Frage gehe ich an dich weiter hier, Matthias. Nein, Trainer Thomas Tuchel hat ansonsten alle Stammspieler mitgenommen. Also die paar hundert BVB-Fans, die diese Marathonreise nach Asien auf sich genommen haben, um die Mannschaft heute Abend zu unterstützen, dürfen diesmal hoffen, auch die erste Elf der Borussen dann zu sehen. Mit Stars wie Reus, Aubameyang, Gündogan, Hummels und Co. Denn der BVB will in Baku nur zu gerne einen weiteren großen Schritt in Richtung Erreichen der K.O. Phase der Europa League gehen. Der BVB heute in der Europa League, also in Baku. Schalke spielt dann etwas später um 19 Uhr gegen Sparta Prag und Augsburg gegen Alkmaar auch um 19 Uhr. Antenne Düsseldorf. Jetzt das Beste von heute. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning inside, I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Bis heute dachten Sie womöglich, für tolle Festnetzangebote müssen Sie hierhin. Aber das stimmt nicht. Die gibt es nämlich schon hier. Ganz nah. Denn jetzt starten die Festnetzwochen mit der Telekom. In allen teilnehmenden Mobilfunkshops. Und damit ganz sicher auch in Ihrer Nähe. Mehr Infos und Shopfinder auf festnetz-wochen.de. Hardegg feiert jetzt die Möbelneueröffnung. Denn ab sofort sind wir viermal in Ihrer Nähe. In Bochum, Bramsche, Senden und neu auch in Hilden. Und überall erwarten Sie jetzt beste Eröffnungspreise. Nur für kurze Zeit. Hardegg. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Mehr auf hardegg.de. Er bekam den Red Dot Design Award, gewann das goldene Lenkrad. Seine Designer wurden Team of the Year. Wovon ich spreche? Natürlich vom Mazda 2. Unser schönster Kleinwagen von unserem besten Team. Jetzt mit 2000 Euro in Zahlungnahmebonus. Mehr bei Ihrem Mazda-Händler oder auf mazda.de. Mazda. Leidenschaftlich anders. Bei Technikfragen. Technikfragen. Hey Technik, ich habe eine Frage. Kannst du eigentlich sprechen? Das hat mich bisher noch keiner gefragt. Klar kann ich. Beim 365-Tage-Tech-Talk beantworte ich ab sofort alle Technikfragen online. Jeden Tag spannende News, Infos, Techniklösungen und Antworten ohne Ende. Mehr auf saturn.de/techtalk. Saturn. So muss Technik. Bei meiner Mutter gab's einen Rohrbruch. Sie wird 2 Wochen bei uns wohnen. Oh, das ist doch toll. So glücklich macht nur der Happy Deal von Citroën. Mit dem Citroën Grand C4 Picasso inklusive Top-Ausstattung schon für 18.290 Euro bei teilnehmenden Citroën-Partnern. Le cœur, le caractère. Citroën. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Achtung, Achtung, das Wow der Woche von O2. Jetzt 1 GB geschenkt, jeden Monat, bei Abschluss eines O2-Vertrags. Wow, wow, wow. Gleich auf O2.de und in allen O2-Shops abschließen. Nur noch bis Montag. Jetzt bei Galeria Kaufhof. Sparen Sie 20% auf Damen-, Herren- und Kinderjeans. Nur bis Samstag. 20% Rabatt auf Jeans. Auch online. Galeria Kaufhof. Ich freue mich drauf. Oh, schicker Dienstwagen. Neu? Ja, der Opel Insignia Innovation. Top ausgestattet. Und mit Opel OnStar, meinem Privatsekretär mit WLAN-Hotspot. Cool. Wirst du befördert? Nee, ich fahre lieber selbst. Die Opel Innovationswochen mit Top-Angeboten für Gewerbekunden. Wie dem Opel Insignia Innovation. Schon ab 229 Euro im Monat. Bei allen teilnehmenden Opel-Partnern. Mehr, mehr für weniger. Mehr kauf ich. Mehr Schnäppchen. Hauptsache, ihr habt Spaß. Nimm 3, zahl 2. Jetzt aus unseren Bereichen Film, Musik und Games. 3 Titel beliebig kombinieren und den günstigsten umsonst bekommen. Da fällt die Entscheidung leicht. Nimm 3, zahl 2. Im Markt, im Netz, jederzeit. Mediamarkt. Ihr Wagen trägt sie in die Weite und die Sonne brennt. An einem Horizont, der kein Ende kennt. Spüren den Wind in den Haaren und lehnen sich entspannt zurück. In einem Moment voll Glück. Und während sie einen Gang höher schalten, wünschen sie sich, möge dieses Gefühl für Jahre halten. Entspannter fahren mit den Gebrauchtwagen von Audi. Dank der Audi Gebrauchtwagen Plus Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr. Jetzt zu besonders attraktiven Konditionen. Noch bis zum 31. Oktober bei den Audi Gebrauchtwagenwochen. Bei Ihrem teilnehmenden Audi-Partner. Kulthits und das Beste von heute. Das Beste von heute. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Lately I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. That kills me, makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns surrounds me makes me wanna fly. Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, ich bin Danny Hopp und das sind unsere Themen. BKA warnt vor mehr rechter Gewalt. US-Außenminister Kerry in Berlin eingetroffen. Und das Wetter leichter Regen bis 14 Grad. Es ist 9 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf. Nachrichten. Das Bundeskriminalamt geht davon aus, dass die rechte Gewalt in Deutschland weiter zunehmen wird und dass nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Helfer und Politiker immer mehr ins Visier geraten könnten. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung und sie beruft sich auf eine vertrauliche Lagebewertung. Sandra Ketterer, was befürchtet das BKA denn konkret? Ja, also die Beamten fürchten nicht nur, dass es mehr Angriffe gegen Flüchtlingsheime geben wird. Sie befürchten auch neue Formen von Übergriffen, etwa die Blockade von Autobahnen und Bahnstrecken, um die Ankunft weiterer Flüchtlinge zu verhindern. Und das hat natürlich auch einen Hintergrund. Die Beamten verzeichnen schon jetzt mehr als doppelt so viele Angriffe auf Asylunterkünfte wie im gesamten vergangenen Jahr. Registriert wurden vor allem Angriffe auf Sammelunterkünfte. Brandstiftung war dabei, Zwillen mit Stahlkugeln, Holzknüppel und Buttersäure. Vielen Dank, Sandra Ketterer. US-Außenminister Kerry ist am Morgen in Berlin eingetroffen. Es stehen Gespräche zur neuen Gewalt im Nahen Osten an. Erst trifft er sich mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, im Anschluss daran noch mit Außenminister Steinmeier. Seit Anfang des Monats kamen rund 60 Israelis und Palästinenser ums Leben. Bundeskanzlerin Merkel forderte am Abend bei ihrem Treffen mit Netanyahu ein Ende der Gewalt. Netanyahu hat dagegen weiter Öl ins Feuer gegossen. Er ist bei seiner höchst umstrittenen Äußerung geblieben, dass ein früherer Palästinenserführer mit Schuld am Holocaust gewesen sei. In diesen Minuten beginnt am Landgericht Stuttgart der Prozess gegen Ex-Porsche-Chef Wiedeking und seinen damaligen Finanzvorstand Hertha. Ihnen werden Marktmanipulationen vorgeworfen. Es geht um die Übernahmeschlacht mit Volkswagen 2008. Klaus Michler berichtet aus Stuttgart. Die Anklage wirft Wiedeking und Hertha vor, diese Übernahmepläne bewusst geleugnet zu haben. Und genau das durften sie nicht. Denn so etwas muss gemeldet werden, einfach weil dadurch der Aktienkurs beeinflusst wird. Ohne diese Information können Anleger nicht die optimalen Entscheidungen treffen, laufen also auch Gefahr, immense Verluste zu machen. Was ja auch passiert ist, weil die Übernahme ist krachend gescheitert, auch wegen der damaligen Finanzkrise. Die VW-Aktie rasselte in den Keller und VW drehte den Spieß um und machte Porsche zu seiner Tochterfirma. Borussia Mönchengladbach hat in der Champions League den ersten Punkt geholt. Bei Juventus Turin erkämpfte sich das Team ein 0:0. Damit können die Gladbacher zumindest weiter auf Platz 3 in der Gruppe hoffen. Trainer André Schubert war nachher bei Sky zufrieden. Womit wir riesig zufrieden sein können, ist, wie wir es insgesamt defensiv gemacht haben. Das haben wir ordentlich gemacht und dann am Ende hinten raus haben wir uns den Punkt auch verdient. Der VfL Wolfsburg hat dagegen einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Gegen Eindhoven gab es zu Hause einen 2:0-Sieg. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hat wieder brisante Dokumente veröffentlicht. Es geht um private E-Mails von CIA-Chef Brennan. Darin geht es unter anderem um Empfehlungen der CIA zum Umgang mit dem Iran, aber auch um verbotene Verhörmethoden wie etwa Stromstöße oder Waterboarding. Die CIA sagt, nichts davon sei wirklich geheim gewesen. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Antenne Düsseldorf, der Wetterservice. Es ist eine ziemlich trübe Kiste heute wieder. Viele Wolken hängen über der Stadt und es kann zwischendurch auch immer wieder etwas nieseln. Ab und zu wird der Regen auch mal stärker. 14 Grad dazu, zum Abend hin trocken. Morgen bleibt es so mild und dann auch wieder ein bisschen freundlicher mit mehr Sonnenschein und trocken dann auch. Die aktuelle Temperatur in der Kaiserpfalz 10 Grad und vor der Arena in Stockholm, da messen wir auch 10 Grad. Jetzt der Verkehrsservice für unsere Stadt, weil es so unglaublich voll ist, hier nur die längsten Staus auf den Straßen rein nach Düsseldorf und auf den Autobahnen. Danziger Straße zwischen Kalkum und dem Kennedy-Damm, 4 Kilometer, dauert 20 Minuten länger. Auf der Wautier- und der Heinrichstraße stehen sie vor dem Mörsenbrucher Ei, verlieren dann eine Viertelstunde. 20 Minuten mehr sollten Sie auf der Bergischen Landstraße zwischen Ludenberg und Gerresheim rechnen. In Flingern stehen Sie auf der Dorotheen- und der Kettwiger Straße wegen der Baustelle. Auch hier brauchen Sie eine Viertelstunde mehr. Dann auf der Witzelstraße, 1 Kilometer stockend vor dem Hennekamp. Auf der Siegburger Straße, 1 Kilometer Stau vor der Oberbilker Allee. Auf der linken Rheinseite, wenn Sie vom Hertha-Dreieck kommen, stehen Sie im Rhein-Allee-Tunnel bis über die Kniebrücke, 2 Kilometer im Stau. Dann auf der Münchner Straße stadteinwärts zwischen Bilk und Südring, 1 Kilometer stockend. Und auf der Südbrücke zwischen Neuss-Hafen und der Völklinger Straße, 1 Kilometer Stau. Auf der A3 Richtung Köln zwischen Kreuz Oberhausen West und Kreuz Breitscheid, 9 Kilometer stockend. Später stehen sie zwischen dem Parkplatz Reußrather Heide und Köln-Delbrück. Da hat es einen Unfall mit mehreren Autos gegeben. Es ist nur ein Fahrstreifen frei. Sie verlieren 50 Minuten. Genauso sieht es auf der Gegenrichtung aus. A3 Richtung Oberhausen zwischen Rösrath und Kreuz Leverkusen 14 Kilometer Stau. Und dann noch zwischen Raststätte Olixerheide und Parkplatz Stindertal 5 Kilometer. A46 Wuppertal-Düsseldorf zwischen Sonnborner Kreuz und Hahn-Ost 4 Kilometer. Und weiter zwischen Parkplatz Höfgen und Eller Unfall 11 Kilometer. A52 Essen-Düsseldorf zwischen Essen-Rüttenscheid und Parkplatz Ickten 4 Kilometer Stau. Und zwischen Parkplatz Auberg und Dreieck Breitscheid 8 Kilometer stockend. A52 Richtung Essen zwischen Tiefenbruch und Parkplatz Auberg 10 Kilometer. Stau, eine halbe Stunde mehr sollten Sie rechnen. A57 Richtung Köln zwischen Kreuz Mörs und Krefeld Zentrum 7 Kilometer Stau und weiter zwischen Raststätte Nievenheim und Köln-Worringen 5 Kilometer stockend. A57 Köln-Krefeld zwischen Köln-Bickendorf und Dormagen 12 Kilometer Stau, hier verlieren Sie eine halbe Stunde. Weiter zwischen Neuss-Reuschenberg und Holzbüttgen 4 Kilometer und die A59 Richtung Köln zwischen Kreuz Monheim Süd und Rheinallee 4 Kilometer. Antenne Düsseldorf am Morgen. Ach, die Fortuna, ne? Was ist da los gerade? Alle arbeiten irgendwie gegeneinander. Das Jahr 2015 ist eine komplette Katastrophe. Sowohl sportlich als auch, was der Verein grundsätzlich für ein Bild abgegeben hat. Da machen Leute ihren Mund auf, die eigentlich selber mal überdenken müssen, wie sie in den letzten Monaten und Jahren gehandelt haben. Ja, ziemlich verworren im Augenblick. Es fehlt da jemand, der das Heft in die Hand nimmt. Wenn man das so hört, ist es fast überraschend, dass es gestern Abend bei der Jahreshauptversammlung trotzdem halbwegs ruhig geblieben ist. Ja, konzentrieren wir uns aber lieber auf das, was auf dem Platz passiert. Die Fortuna hat einen neuen. Alexander Mattlung hat viel Erste Liga gespielt. Was will der also ausgerechnet bei der Fortuna, wo es gerade nicht wirklich rund läuft? Das lassen wir Ihnen mal erklären in gut 10 Minuten hier bei Antenne Düsseldorf mit Tanja Marschall und Arne Klü. 9:06 jetzt. Guten Morgen, Düsseldorf. Hallo, hallo. Bist du auch so gelangweilt, genervt und gestresst von der Enge der Stadt? Bist du nicht auch längst schon müde der Straßen, der Menschen, der Massen? Hast du das nicht satt? Ich kann nicht mehr atmen, sieh kaum noch den Himmel. Die Hochhäuser haben meine Seele verbaut. Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Ich halte es hier nicht mehr aus. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Ring auf, Straßen zu füllen. Wenn wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hören die Menschen auf, Fragen zu stellen. Hören wir endlich mal wieder. Mit flackernden Lichtern schluckt Tage und Nächte in sich hinein. Gehetzte Gesichter in der drängelnden Masse. Jeder muss überall schnell sein. Zwischen den Zeilen habe ich gelesen, dass wir beide weg von hier wollen. Wir stecken hier fest, verschüttet im Regen und träumen vom Sommer in Schweden. Lass uns hier raus. Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Regen auf, Straßen zu füllen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hören die Menschen auf, Fragen zu stellen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Ein Donnerstagmorgen hier bei Antenne Düsseldorf. 9 Uhr und gleich 10 Minuten haben wir's. Und wir träumen uns jetzt mal ein bisschen in die Ferne, Arne. Oh ja, wie weit? Nicht so weit, aber was fällt dir spontan zu Frankreich ein? Sie können ja auch mal mit überlegen. Rotwein, Plateau de Fromage, Paris, wunderschöne Sprache natürlich. Gut, gibt's auch irgendeinen Künstler, an den du sofort denkst? Künstler? Ist Gérard Depardieu einer? Ja. Schwierig. Ich so dachte auf so Andy. Singen, so, weißt du? Doch, hier, Vanessa Paradis. Ja, liegst du gar nicht so schlecht. Wirklich. Ich habe jetzt eine, ja, die wird mit der schon verglichen tatsächlich. Oh. Sollten wir uns alle merken, Luan ist vor 2 Jahren durch die französische Ausgabe von The Voice bekannt geworden. Hat auch super erfolgreich geschauspielert und jetzt hat sie einen Mörder-Song draußen. Avenir, neue Musik jetzt für unsere Stadt bei Antenne Düsseldorf. Guten Morgen. Antenne Düsseldorf ist hier. Einen schönen guten Morgen am Donnerstag. Und Arne, ich frage mich manchmal echt, ja, was ist nur los mit einigen Menschen? Was genau meinst du jetzt? Passt dir mein Hemd wieder nicht? Doch. Nee, ich bin jetzt eher so bei Facebook oder generell im Netz. Menschen, die da so ja krass ihren Flüchtlingshass in die Tastatur hacken, da wird mir echt ganz anders. Ja, klar, es ist ja nicht nur im Netz. Guck dir Pegida an, guck dir Dügida an, guck dir an, was letzte Woche in Köln passiert ist, der Angriff da auf die OB-Kandidatin. Die tragen das ja auch auf die Straße mittlerweile. Ich glaube schon, dass das vielen Menschen auch Sorgen bereitet. Auf jeden Fall. Wir haben darüber auch mit den Düsseldorfer Bundestagsabgeordneten gesprochen. Thomas Jatzombek zum Beispiel, CDU-Mann, er findet bedenklich, wie sich der Ton bei den Pegida-Demos verändert. Ja, das ist eine gefährliche Entwicklung, weil wir auch erkennen, dass sich bestimmte Entwicklungen offenbar radikalisieren. Und als Pegida vor einem Jahr begonnen hat, hat man ja noch versucht, einen moderaten Ton anzuschlagen und nicht in so eine wirklich stark ausländerfeindliche Ecke zu gehen. Wenn man jetzt das hört, was da am Montag alles gesagt wurde, da wird einem ja schlecht. Ja, wir wollen es auch nicht wiederholen. Ja. wenn man nur mit diesen Menschen vernünftig reden könnte. Meine Politik versucht es ja. Der SPDler aus Düsseldorf im Bundestag, Andreas Rimkus, meint: Denjenigen, die hetzen, die wirklich mit schlimmsten Parolen kommen, um uns Angst einzujagen, denen müssen wir sagen, ihr seid nicht das Volk, ihr seid auch nicht die Repräsentanten. Ja, aber wie macht man das, ne? Mit 4 Security-Leuten um einen herum? Ist schwierig, ne? Vor allem, wenn hier in Düsseldorf 50 dunkelgesinnte Manneken bei Dugida rumkrakehlen. Das begreifen wahrscheinlich selbst die, dass die keine Repräsentanten sind. Aber wenn da in Dresden 20.000 vor so einer Bühne stehen, puh. Ja, war ja. Sie hören Antenne Düsseldorf. Bangkok, Oriental sitting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pulse ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's sweetest that you're painted to be looking at the ball. Crowded, polluted, thinking town. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. Muddy old river or reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. Schönen guten Morgen, wir sind Antenne Düsseldorf und Fortuna-Fans, die werden bald einen neuen Namen schreien, wenn die Mannschaftsausstellung angesagt wird, ja? Alexander! Da muss doch ein bisschen mehr Kraft noch hinterher. Der Club hat auf die wackelige Abwehr reagiert und auch noch mal ein bisschen nachgerüstet. Und deswegen, ja, Alexander Madlung. Ja, der muss ja erstmal liefern, ne? Bevor ich den Namen lauter schreibe. Okay, ja. Ist das nicht so ein Riese? Ja, doppelt so groß wie ich, halb so breit, 1,96 um genau zu sein, Innenverteidiger. Bringt auch richtig viel Erfahrung mit. 285 Spiele in der ersten Liga für Berlin, Frankfurt und Wolfsburg. Und es ist ja schon mutig von ihm, zu einem Team zu wechseln, das immer noch nicht in die Spur gefunden hat, ja, und auch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Im Antenne Düsseldorf-Interview, da sagte er aber, genau das reizt ihn.

dieser Weg. Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen, ich bin Philipp Klees und das sind die Antenne Düsseldorf-Themen um 9:30. Neue Enthüllungen von WikiLeaks, neue Workshops für die Shadowstraße und das Wetter schwere Kost, nass und bewölkt. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Es geht um Verhörmethoden wie Stromstöße und Waterboarding und darum, wie die USA mit dem Iran umgehen sollen. WikiLeaks, die Enthüllungsplattform, hat private E-Mails von CIA-Chef Brennan veröffentlicht. WikiLeaks hatte die neuen Infos schon vorab via Twitter angekündigt. Die CIA spricht von einer Straftat und meint das Anzapfen der E-Mails der Familie Brennan. Der TÜV Rheinland stellt am Vormittag in Köln eine Studie zum Thema Tachobetrug bei Gebrauchtwagen vor. Der ADAC schätzt, dass Tachobetrüger jedes Jahr Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Private Käufer und Verkäufer gehen davon aus, dass bei knapp einem Drittel aller Fahrzeuge der Kilometerstand zurückgedreht wurde. Die Ampel im Rathaus will weitere Workshops zur Umgestaltung der Schadowstraße zur Fußgängerzone. Das Projekt könnte sich dadurch weiter verzögern. Der Plan, 3 Teams mit Stadtplanern, Architekten und Lichtkünstlern sollen Anfang 2016 neue Entwürfe vorlegen. Die bisherigen Ideen sollen darin einfließen. Anschließend sollen die 3 Vorschläge erneut öffentlich diskutiert werden. Bis zum Sommer will sich die Politik für einen entscheiden. Die CDU ist gegen dieses Verfahren, es geht ja nicht schnell genug. Sie will außerdem mehr Ideen und fordert einen offenen Wettbewerb. Galgen für Kanzlerin Merkel und Vizekanzler Gabriel, Todesdrohungen und Hetze gegen Flüchtlinge. Das ist im Moment Alltag in Deutschland. Wir haben mit den Düsseldorfer Bundestagsabgeordneten gesprochen und sowohl Andreas Rimkus von der SPD und auch Thomas Jatzombek von der CDU haben uns gesagt, Hetze im Internet muss härter bestraft werden. Die Hetzen, die wirklich mit schlimmsten Parolen kommen, um uns Angst einzujagen, denen müssen wir sagen, ihr seid nicht das Volk, ihr seid auch nicht die Repräsentanten, sondern es ist die Bürgergesellschaft, die sich kümmern will. Aufrufe wirklich zu Hass und zu Gewalt, das geht nicht und das ist auch kein Beitrag zu irgendeiner Form der Problemlösung. Die beiden Politiker haben uns auch gesagt, wie wichtig die Integration der Flüchtlinge sei. Dies könne zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass sie schneller in eigenen Wohnungen untergebracht werden. Bei der Fortuna wird es Veränderungen im Aufsichtsrat geben. Bei der Jahreshauptversammlung am Abend hatte der Vorsitzende Marcel Kronenberg seinen Rücktritt angekündigt, aus persönlichen Gründen. Er bleibt aber als normales Mitglied dem Aufsichtsrat erhalten. Trainer Frank Kramer wurde trotz der sportlich prekären Lage mit Platz 16 in der Liga das Vertrauen ausgesprochen. Außerdem wurde der komplette Vorstand entlastet. Etwa 1500 Vereinsmitglieder waren am Abend im Messe-Kongress-Center dabei. Das waren die Nachrichten. Mehr Meldungen stehen online auf antennedüsseldorf.de. Jetzt hat Tanja Marschall die Wetteraussichten. Der Donnerstag ist oft grau und es kann zwischendurch immer wieder regnen bei 14 Grad, am Abend dann aber trocken. Morgen am Freitag angenehmer, 14 Grad wieder, etwas Sonne und nur lockere Wolken und dann bleibt es auch den ganzen Tag über trocken. Im Wildpark sind es aktuell 10 Grad, am Arak-Hochhaus, da messen wir 11. Hallo Autofahrer, hier kommt der einzige Verkehrsservice für unsere Stadt. Auf den Autobahnen machen Ihnen immer noch einige Unfälle zu schaffen, jetzt aber erstmal die vollen Straßen rein nach Düsseldorf. Danziger Straße von Kaiserswerth bis Golzheim. Kriechen Sie vorwärts, es dauert eine halbe Stunde länger. Ähnlich lang brauchen Sie heute Morgen auf dem Lastring Richtung Oberbilk, sprich auf der Dorotheen- und der Kettwiger Straße wegen der Baustelle dort. Sie stehen schon ab Düsseltal. Auf der Toulouser Allee stehen Sie stadteinwärts bis zum Wehrhahn und dann noch weiter bis zum Worringer Platz. 20 Minuten länger dauert's. Auf der Cäcilienallee zwischen Nordpark und Kleverstraße 1 Kilometer Stau. Dann stehen Sie auf der Siegburger und der Erkrather Straße stadteinwärts. Auf der Rhein-Knie-Brücke stadteinwärts zwischen Oberkassel und der Kavalleriestraße 2 Kilometer stockend. Auf der Münchner Straße stadteinwärts zwischen Hassels und Holthausen Baustelle 2 Kilometer und weiter zwischen Bilk und Südring nochmal 1 Kilometer stockend. Dann die A3 Richtung Köln zwischen Kreuzratingen Ost und Mettmann 3 Kilometer. Weiter zwischen Solingen und Parkplatz Tilsit 7 Kilometer Stau. Eine halbe Stunde mehr brauchen Sie. A3 Frankfurt-Oberhausen zwischen Königsforst und Köln-Mühlheim 6 Kilometer Stau. A46 Wuppertal-Düsseldorf zwischen Wuppertal-Wichlinghausen und Fahrersbeck 4 Kilometer. Und weiter zwischen Hahn-West und Düsseldorf-Holthausen nochmal 10 Kilometer. Planen Sie etwa eine halbe Stunde mehr ein. A46 Düsseldorf-Wuppertal zwischen Wuppertal-Sonnborn und Wuppertal-Katernberg auch ein Unfall, 3 Kilometer Stau. A52 Essen-Düsseldorf zwischen Parkplatz Auberg und Tiefenbruch 8 Kilometer stockend und weiter zwischen Ratingen und Düsseldorf-Rath 2 Kilometer.

Düsseldorf. 9.42 Uhr jetzt. Und Arne, wir haben Spaß diese Woche hier. Ja, Fußball ohne Ende. Morgen ist ja die Fortuna dran. Die letzten Tage war Champions League. Und heute geht es für die deutschen Mannschaften weiter in Europa. Ja, zum Abschluss die Europa League. Der BVB muss bei Kebele in Aserbaidschan ran. Geiler Name. Schalke kann sich eine weite Reise sparen. Sparta Prag kommt nach Gelsenkirchen. Und Jesko von Eichmann für Antenne Düsseldorf. Ist das jetzt wirklich die größte Aufgabe in der Gruppe? Auf jeden Fall. Apoel Nikosia aus Zypern und Asteras Tripolis aus Griechenland wurden mit 3-0 und 4-0 locker weggespielt. Mit Sparta Prag kommt da echt eine andere Nummer. Die sind in der tschechischen Liga Erster. Schalkes Trainer André Breitenreiter hat sich den Gegner auch schon ganz genau angesehen. Auch gut gestartet in die Euroleague. Eine Mannschaft ausgestattet mit vielen Nationalspielern, mit guten Abläufen. Und ja, nichtsdestotrotz nehmen wir uns für morgen vor, das Spiel zu gewinnen, damit wir auch da schon ein Polster auf unsere Seite bekommen in der Euroleague-Gruppenphase. Einmal gab es die Begegnung übrigens schon. Schalke gegen Sparta Prag 1973 im Pokal. Der Pokalsieger, den es heute gar nicht mehr gibt. Damals gab es auf Schalke ein 2-1 für die Schalke. Ja, letzte Saison gab es für Schalke noch Champions League. Wie kommt dann jetzt die Europa League bei Mannschaft und Fans an? Also es gibt noch ein paar Restkarten zu kaufen. Das ist eigentlich immer so das Zeichen, dass das Interesse der Fans, ich sag mal, nicht so überbordend ist. Aber die Mannschaft hat das schon verstanden, dass die Europa League wichtig ist. Das hat Max Meyer vor dem Spiel gesagt. Das ist genauso wichtig für mich. Auch da möchte ich jedes Spiel gewinnen und ich denke die Mannschaft auch. Und das hat man bis jetzt gesehen, dass wir da in jedem Spiel hochkonzentriert waren. Und ja, das versuchen wir morgen auch wieder umzusetzen und am besten mit 3 Punkten. Finanziell ist es natürlich auch richtig attraktiv. Mehr als 10 Millionen Euro kann Schalke einplanen. In der Champions League gibt es allerdings fast dreimal so viel. Allerdings, vielleicht ist auch genau das ein Ansporn, denn der Europa-League-Sieger ist automatisch für die Champions League in der kommenden Saison qualifiziert. Schalke also gegen Sparta Prag. Anstoß ist um 19 Uhr. Dann spielt auch Augsburg gegen Alkmaar und der BVB schon vorher um 17 Uhr in Baku. Arne, gucken wir zusammen? Warum nicht? Ja, kannst auch gerne vorher hier zum Mittagsschlaf bei mir vorbeikommen, wenn du magst. Ja. Ja, ja, schön. Wie das dann war, das hören Sie morgen früh hier bei Antenne Düsseldorf. She said, come baby, you got a license for love. Donnerstagmorgen, gleich 10 vor 10, hier ist Antenne Düsseldorf. Gerade eben haben Sie uns einen Blitzer gemeldet. Dankeschön, der steht auf der Erkrather Straße stadtauswärts. 50 sind erlaubt. Ja, und dann das Thema hier, ne? Sind wohl durchgefallen, die Pläne für die neue Shadowstraße. Die soll ja nach dem Ende der U-Bahn-Bauarbeiten eine Fußgängerzone werden. Künstler haben sich Gedanken gemacht, doch diese Idee, die kommt bei ihnen gar nicht an. Viel zu clean, irgendwie wie eine Fußgängerzone aus den 70er Jahren kam mir das vor. Ich fahre selber auch sehr viel Rad, aber also mittendurch halte ich vielleicht auch nicht für sehr günstig. Bäume müssen hin, damit man auch irgendeine gewisse Aufenthaltsqualität hat. Ja, hat auch die Politik verstanden. Sie will jetzt neue Entwürfe sehen. Dennis Lieske ist da. Der Planungsausschuss hat gestern beschlossen, dass drei neue Fachteams Vorschläge machen sollen. Da bleiben aber trotzdem Fragen offen. Ja, die Frage, was mit dem Radweg passiert zum Beispiel. Wir haben die Frau gerade in der Umfrage gehört, die sich Sorgen macht, dass die Radler mitten durch die Fußgängerzone brettern könnten. Dann die Sache mit den Bäumen, die der Mann angesprochen hat. Und schließlich auch generell mal die Frage, was passiert mit den bisherigen Ideen der Künstler, der Bürger. Habe ich mit den Politikern drüber gesprochen im Rathaus gestern. Die Antworten nach 10 bei mir. Alles klar, wir sind dann morgen wieder da ab 6, Tanja Marschall. Und Arne Kühl. Einen schönen Donnerstag. Wir sind nur zwei Lichter, die fürs selbe Feuer brennen, die die gleichen Dinge lieben und dieselben Schmerzen kennen. Wo bist du nur gewesen, all die wundervollen Jahre? Ich hab geglaubt, dass ich, um dich zu finden, die ganze Welt umfahre. Jetzt schwebst du aus dem Nichts in mein verdrehtes Leben und fühlst dich dabei an, als hätt's dich immer schon gegeben. Es scheint, in deiner Nähe gibt es weder Raum noch Zeit und Schwere weicht der Schwerelosigkeit. Mit dir, mit dir, mit dir fühl ich mich ultra leicht. Mit dir, mit dir, mit dir fühl ich mich ultra leicht. Zeichnest mit zwei Fingern deine Lieblingscomic-Helden in den Sternenhimmel und auf die weit entfernten Felsen. Wir trinken Wodka-Tonic, teilen die letzte Zigarette und rennen wie besessen